Da ist nichts, weswegen man mich bemitleiden sollte. Kreuzigen sollte man mich, ans Kreuz nageln und nicht Mitleid haben. Ja, kreuzige, Richter, kreuzige ihn. Aber nachdem du ihn gekreuzigt hast, habe Mitleid mit ihm. Und dann will ich selbst zur Kreuzigung zu dir kommen, denn mich dürstet nicht nach Fröhlichkeit, sondern nach Kummer und Tränen. Meinst du denn, du Krämer, dass diese deine Flasche mir zur Freude gereichte? Kummer? Kummer suchte ich auf ihrem Grunde. Kummer und Tränen, und die habe ich auch gefunden. Und ich habe sie verkostet. Mitleid aber mit uns wird der haben, der mit allen Mitleid hat und der alles und alle verstanden hat. Er, der Einzige, er ist auch der Richter. Er wird an jenem Tage kommen und fragen, wo ist die Tochter, die sich für die böse und schwindsüchtige Stiefmutter und für die fremden kleinen Kinder geopfert hat? Wo ist die Tochter, die mit ihrem irdischen Vater, dem unnützen Trunkenbold, Mitleid hatte? Ungeachtet des Tiers in ihm. Und er wird sagen, komm, ich habe dir schon einmal vergeben. Habe dir schon einmal vergeben. Vergeben sind dir auch jetzt deine vielfachen Sünden, weil du viel geliebt hast. Und er wird meiner Sonja vergeben, wird ihr vergeben. Ich weiß es, dass er ihr vergeben wird. Das habe ich jetzt, als ich bei ihr war, in meinem Herzen gefühlt. Und er wird der Richter sein allen. Und er wird vergeben wie den Guten, so auch den Bösen, wie den Weisen, so auch den Einfältigen. Und wenn er mit allen schon fertig sein wird, dann wird er auch zu uns sprechen. Kommet auch ihr, wird er sagen. Kommt, ihr Betrunkenen. Kommt, ihr Schwächlinge. Kommt, ihr Schandkerle. Und wir alle werden vortreten, ohne uns zu schämen, und werden dastehen. Er aber wird sagen, ihr Schweine, ihr Ebenbilder des Tieres und vom Tiere gestempelten, aber kommet auch ihr. Und die Weisen und die Klugen werden ausrufen, Herr, warum nimmst du denn diese auf? Und er wird sagen, ich nehme sie auf, ihr Weisen, ich nehme sie auf, ihr Klugen, weil kein einziger von ihnen sich dessen für würdig gehalten hat. Der wird seine Hände uns entgegenstrecken, und wir werden niedersinken und werden weinen und alles verstehen. Dann werden wir alles verstehen und alle werden verstehen. Auch Katerina Iwanowna. Auch sie wird verstehen. Herr, dein Reich